Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt. Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Die Zeit vergeht im Büro anders. Diese Krux mit der Zeit war aber nicht immer so. Früher, erinnerte sich Herr S., genoss er die Gespräche mit den Menschen. Er genoss sie sogar sehr, lauschte gerne ihren kleinen, unwichtigen Geschichten, vernahm ihre Sorgen und Bedenken familiärer oder beruflicher Natur oder anderweitige, für den eigentlichen Fall absolut irrelevanten, aber doch sehr unterhaltsamen Erzählungen. Und die Zeit verging dabei schon fast wie im Flug. Während er ihren Geschichten lauschte, freundlich lächelte, nickte, staunte oder sich mitfühlend und verständig zeigte, pflegte dabei ihren Akt stets offen vor sich liegen zu haben. Es gab sogar einmal eine Zeit, da schaute er nicht nur gelegentlich von dem Akt auf, um kurz, aber dafür umso eindringlicher das Antlitz seines Gegenübers zu mustern, sondern brachte bei Gelegenheit sogar die ein oder andere Anekdote, um die Partei etwas zu zerstreuen und sich letztendlich wieder dem Fall widmen zu können. Von sich selbst erzählte Herr S. jedoch nie etwas, da hatte er seine Prinzipien. Natürlich pflegte er Smalltalk, er erwiderte Floskeln, brachte Redewendungen und passende Anekdoten. In die Tiefe gingen solche Gespräche jedoch nie. Ein bald aufziehendes Tiefdruckgebiet wäre in diesem Sinne von dem eigentlichen Fall der Partei einmal abgesehen, der absolut tiefgründigste Punkt, den Herr S. bei einer etwaigen Unterredung mit eben einer Partei jemals erlangen habe können. Als Herr S. nun so zum Plafond seines kleinen Bürozimmers aufblickte, kam ihm plötzlich in den Sinn, dass er sehr achtsam sein müsse. Vorsicht war geboten, denn er wusste, sobald sich diese klebrigen Fäden der Zeit einmal über ihn selbst legten, würde es zu spät sein. Eines Tages wäre es dann soweit. Jede falsche Schlussfolgerung täte den Knoten an seiner Brust nur noch fester schnüren, solange, bis er schließlich gar keine Luft mehr bekäme und unweigerlich zwischen den ganzen Aktenbergen ersticken müsse. Er wäre elendig gefangen in diesem wirren Gefühl aus Trägheit und sich wiederholenden Gedanken. Da half dann auch jenes beruhigend wirkende quietschende Uhr nichts mehr, das er bis heute für den verlässlichsten Indikator zum Bestimmen der Zeit hielt. Es war für ihn fast noch verlässlicher als die Zeiger jener Uhr selbst, die das Quietschen zwar synchron begleiten mochten, die man aber doch immer im Blickfeld haben müsse, wenn man sich von deren Funktion auch wirklich überzeugen hätte wollen. Zuletzt jedoch setzte aber gerade jenes indikative Geräusch der Uhr vermehrt aus, was die Nervosität und Gereiztheit Herrn S. in den letzten Tagen je zu steigern vermochte. Das ging teils so weit, dass er sich neulich dazu bemüßigt sah, den alten Holzsessel mit Lederbezug, der ansonsten den Parteien vorbehalten war, vor die Türe zu stellen und die Uhr in Eigenregie behutsam abnehmend, um sich nun eindringlich und aus nächster Nähe von ihrer Funktion überzeugen zu können. Der Sekundenzeiger bewegte sich scheinbar ordnungsgemäß, aber vielleicht hatte er unter Umständen zu wenig Energie, um das beruhigende Geräusch dieses Quietschen zu erzeugen. Sollte die Batterien tauschen? Was aber, wenn sie bereits getauscht worden waren und die Uhr gerade deshalb nicht in gewohnter Manier funktionieren wollte? Die primäre Funktion selbst war ja im Grunde gegeben. Davon hatte er sich ja jetzt überzeugt und auch die Zeitangabe stimmte, da er sie gestern erst mit der vom Bürogebäude aus gut sichtbaren Kirchenuhr verglichen hatte. Die Abweichung war höchstens minimal. Nicht einmal eine Minute machte den Unterschied aus und selbst das könne man jederzeit korrigieren. Die Zeitangabe der Uhr hatte auch bereits des Öfteren mit der anschlagenden Glocke der Kirche verglichen und sie zeigte, sobald es galt, auch stets Punkt 12 Uhr. Eigentlich funktionierte sie in gewisser Betrachtung ja sogar besser als früher und doch, möglicherweise habe ja der Hausmeister beim Saubermachen das Quietschen der Uhr bemerkt und die Batterien getauscht oder gar Öl auf die Zeiger getröpfelt, kam es Herrn S. plötzlich. Das wäre dem Alten schon durchwegs zuzutrauen, da Herr Granewald nicht nur ein pflichtbewusster, aber auch ein äußerst sorgsamer und korrekter Mensch war. Neigte er dazu, auch dann noch im Kontor seine Runden zu machen, wenn der ehrliche Beamte schon lange seine Pflicht als erfüllt betrachte. Obgleich die Stelle nicht besonders gut bezahlt sein konnte, habe er sich durch Fleiß und Verlässlichkeit den Respekt der Kollegen verdient. Seine Fähigkeiten und sein Geschick bei handwerklichen Dingen waren sogar noch bei den niederen Beamtenkreisen hoch angesehen. Nicht umsonst habe man ihm den Spitznamen Heinzelmännchen des Büros verliehen. Im Grunde stelle er eigentlich den perfekten Hausmeister für dieses Etablissement und trotzdem müsse Herr S. seinen Verdacht nachgehen. Er machte sich eine kurze Notiz auf einem bereitliegenden kleinen Block, der an der vorderen rechten Tischkante des alten Schreibpults lag. Dann verschränkte er wieder die Arme hinter dem Kopf. Er schnaufte hörbar. Eine seiner Nasenlöcher schien etwas verlegt. Das war bereits seit dem Aufstehen so und wollte einfach nicht besser werden. Die trockene Büroluft des kleinen Raumes war auch alles andere als förderlich für eine baldige Genesung. Obgleich aus Erfahrung wusste, dass dieses Symptom in seinem 30-jährigen Leben noch nie eine wirklich schlimme Krankheit angekündigt habe, mochte ihm dieses Leiden durchwegs über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben. 1, 2, 3 Tage könne es schon anhalten. Herr S. machte sich aber keine Illusion darüber, dass es ihm bereits morgen wieder besser gehen würde. Plötzlich hörte er etwas, eine Art Summen, wie es Gelsen von sich gaben, wenn sie nahe am Ohre ihres dedizierten Opfers vorbeifliegen. Mit der Handfläche schlug er sich rasch gegen sein Ohr. Dann richtete er sich jäh auf. Mit dem kleinen Finger kratzte sich Herr S. dabei eine Zeit lang in seinem Gehörgang, da dieser etwas zu jucken schien. Das Summen war verschwunden. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Manuel Schallkammer.